Lektion 10 Grundtext. Kulturleben. Ich weiß nicht wie Sie, aber ich habe keine Ahnung, warum sich unsere Freunde für die Kunst überhaupt nicht interessieren. Sie scheinen kein Streben nach dem Schönen zu haben. Oder doch? Allem Anschein nach habe ich mir eine Blöße gegeben. Da kommt Frau Huber. Man kann ihr vom Gesicht die Entschlossenheit ablesen, etwas Unkonventionelles zu unternehmen. Herrschaften, ich habe eine Idee. Ich schlage vor, ins Open House zu gehen und uns eine klassische Oper anzuhören. Schlimmstenfalls ins Ballett. Was für lange Gesichter machen Sie da? Ballett? Ich habe keine Lust dazu. Oper? Aufrichtig gesagt, verstehe ich nicht viel davon. Ich bin auch kein leidenschaftlicher Liebhaber dieser Kunstarten. Und ich im Prinzip bin ich dafür, aber... Klar, Sie lehnen also meinen Vorschlag ab und weigern sich, Ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Und Sie, Herr Stock, Sie verweigern mir Ihre Unterstützung. Liebe Frau Huber, Maria, nehmen Sie uns bitte das nicht übel. Lektion 10, Szene 2. Lassen wir uns lieber das besprechen. Vielleicht überreden Sie uns alle. Wie kann ich auf vier eigensinnige Männer einreden? Was haben Sie eigentlich gegen ein Kulturprogramm? Ganz und gar nichts. Aber zum Beispiel, ich bevorzuge Theater. Stellen Sie sich nur für einen Augenblick vor. Es wird ein neues Stück eines Modeautos gegeben, eine Erst- oder Selbst-Uraufführung. Im Foyer flanieren prominente Persönlichkeiten des kulturellen Lebens, Politiker, Künstler, ohne Übertreibung, die Creme der Gesellschaft. Das Stück ist eine großartige Aufführung eines talentierten Regisseurs, begabte Schauspieler, schönes Bühnenbild. Das Licht erlischt, der Vorhang geht auf, der erste Aufzug beginnt. Das Publikum ist von der Handlung, die sich auf der Bühne abspielt, hingerissen. Es erlebt mit, es ist begeistert. Der Vorhang geht zu. Die Pause. Die Zuschauer klatschen stürmischen Beifall. Und stürzen sich ins Buffet. Aber was wird, wenn das ein Provinzamateur oder überhaupt Puppentheater ist? Oder wäre das keine Premiere einer shakespearischen Tragödie, sondern ein Durchschnittslustspiel? Lektion 10, Szene 3. Ich mag Komödien, freilich im Kino, obwohl Horrorfilme und Trickfilme auch passabel sind. Nur nicht schnulzen. Im Nachbarlichtspielhaus läuft ab heute ein neuer Film. Ein Krimi, glaube ich. Ein echter Reißer. Spitzenfilm. Ich bin davon fest überzeugt, dass alle Kassenschlager mittelmäßige Schmarren sind. Mit diesem Streifen steht es nicht so. Er wurde schon mit einem Oscar ausgezeichnet und zur Goldenen Palme in Cannes nominiert. Der Preis für die beste weibliche Darstellung ging an die Schauspielerin. Wie heißt die Dings da? Ich komme nicht auf ihren Namen. Naja, und darüber hinaus wurde diesem Film der große Preis des Publikums zuerkannt. Im Allgemeinen wurde der Streifen auf verschiedenen Festivals mit 5 Prämien gekrönt. Das besagt nichts. Man kann an einen Film so viel wie möglich Preise vergeben, und doch vergebens. Damit wird nur noch eine künstliche Sensation hervorgebracht. Stimmt. Eben künstliche und nicht künstlerische. Leider ist die ganze Kunst schon längst zum Konsum geworden. Wir sind Konsumenten, wir konsumieren alles, was man uns nicht vorlegt. Lektion 10, Szene 4. Klar, wir gehen nicht ins Kino. Und wie stehen Sie zur bildenden Kunst? Malerei? Meinetwegen, warum nicht? In unserer Gemäldegalerie wurde vor kurzem eine neue Ausstellung eröffnet. Diese Ausstellung hat uns ein großes Museum übergeben. Diese Sammlung zählt etwa 400 Gemälde, Zeichnungen und Radierungen von vielen namhaften Malern. Mir liegen Ölgemälde am Herzen. Aber Bleistiftzeichnungen sind auch überaus ausdrucksvoll. Geschmackssache. Den Marmor- und Bronzeskulpturen kann man die Ausdruckskraft auch nicht absprechen. Über den Geschmack lässt sich nicht streiten. Als Kind malte ich auch nicht schlimm, aber meine Oma sagte mir eines Tages, dass es unter den Künstlern viele Trinker, Alkoholsüchtige und sogar Geisteskranke gibt. Das ist ein zu schroffes Urteil. Aber man munkelt, dass Alkohol manchmal zum Schaffen inspiriert, die Fantasie, die Einbildungskraft anregt. Ein gravierender Irrtum. Ich will niemanden verurteilen, aber das Ding ist offensichtlich nicht für mich. Jedes Ding hat seine Zeit. Nein, nein, vorbei ist vorbei. Sie lenken indessen das Gespräch von unserem Thema ab. Lektion 10, Szene 5. Wenn Herrn Stocks Antrag auf die Abneigung stieß und daran scheiterte, schlage ich vor, unsere Aufmerksamkeit der klassischen Musik zu widmen. Ja, die Musik eines begabten Komponisten kann in der Seele eines Menschen schöne Gefühle hervorrufen. Aber in unserer Stadt gibt's kein Konservatorium. Und momentan gibt kein Orchester und kein Sänger ein Gastspiel. Schade. Herrlicher Klang der Streich- und Blasinstrumente. Bezaubernde Töne. Es spielt Violine, Violoncello, Oboe, Trompete, Orgel. Ein Flügel. Das Schlagzeug und so. Es kommt freilich nicht nur auf Instrumente selbst, sondern auch auf das Können der Musiker an. Ebenso wie auf die Gabe des Komponisten. Ich habe einmal ein Lied für mein Mädchen komponiert. Und auch gedichtet? Nein, den Parnass habe ich nicht bestiegen. Eine wunderbar romantische Liebeserklärung. Hat sie ihre Liebe erwidert? Mir ist, als wäre meine Begabung nicht recht genug dazu. Und doch ein Musikant unter uns. Dennoch bin ich kein guter Ersatz für ein Konservatorium. Lektion 10, Szene 6. Also, meine Herren, auf welches Abenteuer lassen wir uns ein? Ich riskiere mich nicht originell zu zeigen, und doch erlauben Sie mir, Ihnen meine Gesellschaft aufzudrängen. In meinem Haus findet heute Tag der offenen Tür statt. Herzlich willkommen. Sehr nett von Ihnen, aber halten Sie das wirklich für angebracht? Fallen wir nicht zu Last? Kein Problem. Meine Frau und Kinder werden sich nur freuen. Damit könnten wir alle unsere Widersprüche ausgleichen. Herr Altmann kann sich einen beliebigen Film aus meiner Filmothek ansehen. Herrn Müller steht ein CD-Spieler sowie alle meine Discs mit klassischer Pop- und Rockmusik zur Verfügung. Haben Sie alte Schallplatten oder Tonbänder? Und ob, eine Masse von uralten Aufnahmen und ein Kassettendeck. Extra für Herrn Stock ein dickes Album mit Reproduktionen von erstklassiger Qualität. Sie könnten in dem blättern. Und ich? Was soll mir das Ballett ersetzen? Und wir mit gnädiger Frau Huber wenden unsere Aufmerksamkeit auf meine Bibliothek. Wie urteilen Sie über die Science-Fiction-Literatur? Geben Sie den Klassikern oder den Zeitgenossen den Vorzug? Schwer zu sagen. Ich bin alles lesend, bis auf die Liebesromane. Ich bin häufiger Gast in Buchhandlungen und habe einige Neuauflagen eben von einem bekannten Verlag herausgegeben. In diesem Verlag sind viele Liebesromane und Krimis erschienen. An den Krimis habe ich wenig Interesse, ebenso wie auch an Mammutwerken in mehreren Bänden, mit Ausnahme der Bibel. Und wie finden Sie Periodika, Zeitschriften, Zeitungen, Revolverblätter? Ich bin keine Muckerin, aber in Revolverblättern wird zu viel Dreck und Plattheit veröffentlicht. Dort kommen sogar gemeine Redensarten und Schimpfwörter vor. So was biete ich Ihnen sicher nicht an. Ich garantiere einen anständigen Zeitvertrieb. Nun, wenn Sie das uns versprechen, nehmen wir Ihren Vorschlag an. Warum zögern wir denn? Los!